Ich begrüße dich ganz herzlich und ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte heute ein ganz spezielles Video machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre in letzter Zeit sehr viel, extrem viel sogar über Narzissmus und Narzissten. Mein Mann ist ein Narzisst oder meine Frau, mein Chef, mein Sohn, meine Tochter, alle sind Narzissten. Und das hat sich seit Sommer hier in meinem Leben verstärkt. Im Sommer hatten wir diese Mittwochabende, dieses Sommerprogramm Love Chaos, wo wir über Liebe und Chaos gesprochen haben, über Beziehungen und Scheidung und Wiederheiraten und all diese Themen. Da sind auch viele Fragen eingegangen, da gibt es ein paar Videos dazu, wo ich eine Frage- und Antwort-Session mache, mehrere mittlerweile. Und ich möchte heute einfach darüber sprechen, was sagt die Bibel dazu, wie gehe ich mit einem Narzissten um? Wie soll ich mit einem Narzissten umgehen? Bevor wir über den biblisch richtigen Umgang sprechen, möchte ich auch betonen, dass wir uns dabei immer selbst prüfen müssen, selbst prüfen sollen. In den meisten von uns steckt wahrscheinlich ein wenig Narzissmus, vielleicht sogar ein kleiner Narzisst. Also jeder von uns hat ein bisschen was davon und trotzdem weiß ich, dass es tatsächlich sogenannte ausgeprägte Narzissten gibt. Und der Narzissmus kann wirklich ein Problem sein. Und wie gesagt, auch viele Fragen diesbezüglich kamen herein, als wir eben über diese Scheidungsgeschichte, Wiederheiratengeschichte gesprochen haben. Viele wollen wissen, was mache ich, wenn ich mit einem Narzissten verheiratet bin. Aber ich möchte heute allgemein darüber sprechen. Nachdem ich jetzt das gesagt habe, dass wir uns immer selber prüfen müssen, möchte ich jetzt wirklich ernsthaft darüber sprechen, denn es ist tatsächlich ein großes Problem, dieser Narzissmus. Und ich gehe diese Punkte jetzt kurz durch und ich ermutige dich aber, das intensiver zu studieren. Jeder dieser Punkte könnte man ausbreiten und vertiefen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Punkte tiefer zu studieren. Das Erste, was ganz wichtig ist, wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast oder du glaubst, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast, achte auf dein Herz. Im Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Also hüte dein Herz oder behüte dein Herz. Dein Herz sind deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wille. Und da muss man sehr genau darauf achten, dass man sich nicht verbittern lässt, dass man sein Herz hütet und reinhält und nicht zulässt, dass man irgendwie im Herzen Schaden erleidet. Erstens, achte auf dein Herz, ganz wichtig. Zweitens, meide törichte Streitigkeiten. Im 2. Timotheus 2, Vers 23 steht, lass dich aber nicht auf unsinnige und dumme Diskussionen ein. Du weißt ja, dass das nur Streitigkeiten erzeugt. Mit einem Narzissten zu streiten, bringt in der Regel gar nichts. Denn Narzissten haben immer recht und schieben gerne die Schuld und so weiter. Du kennst das vielleicht. Und drum meide einfach törichte Streitigkeiten, weil sie sinnlos sind, weil sie zu nichts führen. Drittens, wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Matthäus 7 hat Jesus gesagt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten. Was bedeutet das, die Perlen vor die Säue zu werfen? Es bedeutet, gib Wertvolles nicht Menschen, die es nicht zu schätzen wissen. In diesem Kontext, in diesem Vergleich, in diesem Bild, was Jesus gibt, sind Perlen etwas Kostbares, wie zum Beispiel Weisheit oder Wahrheit. Ein Narzisst kann die Wahrheit nicht hören, obwohl sie wertvoll wäre für sie oder für ihn. Oder Zeit oder Liebe oder geistliche Einsicht. All das sind Perlen, aber gewisse Menschen können diese Perlen nicht schätzen. Und wie gesagt, Säue in diesem Kontext sind Menschen, die nicht bereit oder fähig sind, das Gegebene zu würdigen, zu wertschätzen. Also Jesus sagt nicht, Menschen sind Säue. Er sagt nur hier, tut nicht das Gute, werft nicht das Wertvolle, werft nicht das Wertvolle vor Menschen, die es nicht schätzen. Es ist ein Bild, das ist sinnbildlich. Es ist wichtig zu erkennen, wann es sinnlos oder sogar schädlich ist, etwas Gutes mit jemandem zu teilen, weil die andere Person sich gar nicht dafür interessiert, nicht zuhört, denn ein Narzisst hört nicht zu, sondern überlegt bereits, während du sprichst, während der andere spricht, überlegt er oder sie bereits die richtige Antwort, den richtigen Konter, hört nicht zu oder reagiert negativ. Vielleicht wird er oder sie sogar feindlich und aggressiv. Und daher, Vorsicht, wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Der nächste Punkt, gehe dem Streit aus dem Weg. Das ist ähnlich wie der zweite, meide törichte Streitigkeiten. Aber ich will das noch vertiefen. Hier im Sprüche 20, Vers 3 steht, es ist ehrenwert, wenn man vom Streit Abstand nimmt. Jeder gedankenlose Schwätzer dagegen platzt sofort los. Spar dir deine wichtigen Gedanken, wenn der andere sie nicht hören kann oder will oder gar nicht Veränderung möchte. Und wenn ein Streit bereits begonnen hat, versuche ihm aus dem Weg zu gehen, versuche ihn runterzuspielen, versuche ihn gar nicht fortzuführen. Der fünfte Punkt, sei Licht, dadurch stellst du die Dunkelheit bloß. Epheser 5, Vers 11, und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt, deckt solches Tun vielmehr auf. Am besten, du deckst den anderen auf, nicht indem du kämpfst oder streitest oder argumentierst, das bringt beim Narzissten gar nicht, sondern indem du dein Licht leuchten lässt, indem du deine guten Taten bringst, indem du das Richtige tust, so wie Jesus gesagt hat in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt und die Menschen werden euer Licht sehen. Durch eure guten Taten, gute Werke, tu das Richtige, lass deine Werke für dich sprechen, leuchte, indem du das Richtige tust und du stellst die Dunkelheit, die im Narzissten gegenwärtig ist, bloß. Ob es was hilft oder nicht, ist eine andere Frage, aber das wäre der richtige Umgang. Weiter gehen wir mit Punkt Nummer 6. Lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. In Matthäus 5, Vers 37 steht, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Sag die Wahrheit in Liebe oder antworte mit Wahrheit in Liebe und Klarheit. Lass dein Ja ein klares Ja sein. Lass dein Nein ein klares Nein sein. Sprich Wahrheit in Liebe, wenn du es nicht in Liebe sagen kannst, warte noch und sprich klar. Klar, aber in Liebe. Epheser 4, Vers 15, lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein. Das führt zum siebten Punkt, vergelte nicht Böses mit Bösem. Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Eine andere Übersetzung sagt, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Wenn der andere Unrecht tut oder Böses tut, dann begegnet du dem nicht mit weiterem Unrecht oder Bösen, sondern wie gesagt, vorbildlich, lass dein Licht leuchten. Das heißt nicht, dass du jemanden auf dir rumtrampeln lässt, gar nicht, zu dem komme ich noch, sondern dass du vorbildlich agierst, dass du nicht reagierst negativ, sondern positiv antwortest und konterst. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergelte niemals Böses mit Bösen. Der achte Punkt, bete für ihn oder sie, aber setze Grenzen, setze Grenzen. Du musst jeden lieben, du musst auch immer vergeben, aber du musst auch Grenzen setzen. Du darfst dich nicht prügeln lassen oder auf dir rumtrampeln lassen, dich ausnutzen lassen endlos. Du musst Grenzen setzen. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. In Vers 45 steht dann weiter, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Bete für ihn, bete für sie, aber setze Grenzen. Wir lieben alle, wir vergeben allen, aber wir setzen Grenzen. Vergebung hat mit mir zu tun, mit dir zu tun. Versöhnung hat mit beiden zu tun. Das heißt, der andere muss auch können und wollen. Umkehr muss da sein, Veränderungswille muss da sein. Ganz, ganz wichtig. Vergebung ist immer da. Das heißt aber nicht, dass wir den anderen wieder in unser Leben lassen müssen. Vor allem, wenn wir Schaden ausgesetzt sind oder sogar Gefahr. Der nächste Punkt, suche und stifte Frieden. Psalm 34, Vers 15, meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 9, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das bedeutet, nicht Frieden nur halten versuchen, sondern auch Frieden stiften. Das ist aktiv, indem du mit Liebe und Licht agierst und nicht zurückzahlst oder vergeltest oder sonst irgendetwas, sondern suche Frieden, stifte Frieden, wenn möglich. Soweit es dir möglich ist, stifte Frieden, sucht den Frieden. Das hat auch Paulus gesagt in seinen Briefen. Der nächste Punkt, vertraue darauf, dass Gott dich verteidigt. Wenn du den richtigen Weg gehst, hast du einen Verteidiger und das ist dein himmlischer Vater und dein Gott. Im 5. Mose 3, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Das hat Gott zu den Israeliten gesagt, als sie durch die Wüste marschierten, ins verheißene Land hineinmarschierten. Er hat gesagt, habt keine Angst, ich bin auf eurer Seite, ich bin euer Gott, ich kämpfe für euch. Und das ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du das Richtige tust, dass du das Richtige willst, dass du in Liebe wandelst, dass du nicht vergeltest Böses mit Bösen, dass du für deinen Feind betest oder, wenn es nicht dein Feind ist, sondern dein Ehemann oder Ehefrau, für den oder für die, die gerade unmögliche Dinge tut, bete. Vertraue darauf, dass Gott dich verteidigt. Und tue Folgendes, bitte. Meditiere über diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Denk intensiv darüber nach. Prüfe dich selbst, immer. Prüfe dich selbst. Jesus hat gesagt, wer mit sich selber ins Gericht geht, wird nicht gerichtet werden. Das ist eine sehr gute Botschaft. Meditiere über diese Dinge, also denk innig darüber nach. Prüfe dich selbst, bete und übergib dem Herrn, übergib Gott, übergib deinem Vater und deinem Retter Jesus alles. Und der letzte Punkt, wenn möglich, geh dem Narzissten aus dem Weg. Ja, das darfst du, wenn die Situation ein bestimmtes Level erreicht hat, vor allem in einer Beziehung, auch in einer Ehe, kann ein Punkt kommen, wo es möglich ist oder wo es notwendig ist, dem anderen aus dem Weg zu gehen. Das heißt nicht unbedingt, dass man sofort sich trennt oder gar scheiden lässt, aber es bedeutet, dass man einfach weiß, wie man dem anderen und den Argumenten und den Streitigkeiten aus dem Weg geht. Aber es gibt auch Fälle, da muss man einfach die Flucht ergreifen, weil Schaden oder Gefahr im Verzug ist. Und das ist dann ganz wichtig, dass man ja dem Narzissten aus dem Weg geht. Paulus beschreibt solche Menschen im 2. Timotheus 3. Und zwar 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen lästern, ihren Eltern nicht gehorchen, also Minderjährige, und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, ja, lieblos, unversöhnlich. Das beschreibt einen Narzissten. Sie werden andere verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit, werden sie leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, wirken geistlich, wirken fromm, wirken gut, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie gar nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Das beschreibt einen Narzissten. Das beschreibt Narzissmus. Eingebildet, großtuerisch, geldgierig, selbstsüchtig, lieblos, unversöhnlich, etc. Wenn das keine Beschreibung für einen Narzissten ist, dann weiß ich nicht. Und Gott erlaubt dir, dich von solchen Menschen fernzuhalten. Natürlich, wenn es dein Ehepartner ist, dann ist das nicht so einfach. Da muss man gewisse Dinge beachten und abwägen. Aber grundsätzlich ist es dir erlaubt, solchen Menschen fernzubleiben. Oder sich fernzuhalten. Und das möchte ich dir auf den Weg geben heute. Dass du weißt, wie man mit solchen schwierigen Menschen, es muss nicht immer gleich ein Narzisst sein, es kann auch jemand sein, der einfach extrem schwierig ist, was meistens Narzissten sind, dann beherzige diese Punkte. Schau dir das Video nochmal an. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann teile es bitte. Lass uns gemeinsam Menschen helfen. Lass uns ihnen helfen, frei zu werden, mental gesund zu werden oder zu bleiben, biblisch zu denken über alles, Jesus ins Zentrum zu setzen und vor allem Jesus kennenzulernen oder noch besser kennenzulernen. Und wenn du das auch möchtest, dann bitte teile dieses Video. Und ich möchte mich bedanken bei dir dafür und wir sehen uns bald.